Warum heißen die Mitglieder dieser Gemeinschaft alle miteinander Heilige? Die Mitglieder dieser Gemeinschaft, Kirche, heißen Heilige, weil alle zur Heiligkeit berufen werden und durch die Taufe geheiligt wurden und viele von ihnen schon zur vollendeten Heiligkeit gelangen. Wir sind alle zur Heiligkeit berufen, also zur Vollkommenheit des christlichen Lebens. Durch die Taufe sind sie geheiligt, insofern sie lebendige Glieder der Kirche sind. Und viele sind eben schon viele Glieder der Kirche, wenn wir jetzt die Kirche insgesamt betrachten, sind schon zur vollendeten Heiligkeit gelangt. Die eben schon im Himmel sind, die triumphierende Kirche. Und er sagt das eben hier auch noch extra. Das heißt, wer hier auf Erden schon zur vollendeten Heiligkeit gelangt ist, das wissen wir natürlich nicht. Im Nachhinein ist man immer gescheiter, wie man so schön sagt. Wenn er mal tot ist, dann formt sich ein gewisses Urteil zu den Gläubigen und dann letztendlich auch eventuell offiziell durch die Kirche, falls es Seligsprechung, Heiligsprechung gibt, aber es muss immer Heilige geben auf der Erde, das ist auch klar. Wäre noch schöner, wenn es keine mehr gäbe.